Und wieder sitz ich da, du hältst meine Hand. Ich starre wie gebannt zur Wand. Dass ich am Ende war, hast du gleich erkannt. Und bist nicht fortgerannt. Ganz leise sagst du mir, manchmal liegt man falsch. Du kennst mich wirklich gut. Und ich erzähle dir, was mich birgt im Hals. Und du machst mir wieder. Was er